Shari, ey, Disco Light, 2 Promille, Input Weiß, schwarze Augen, Sex Appeal, White Stilettos, Gucci Jacket Steel. Du bist der Teufel, Brown Skin, schwarzes Haar, dein Dekolleté killt Rap Lips, du trinkst dein Drink an der Bar. Blicke treffen sich, du bist angeturnt, am Lächeln setze mich, du bist perfekt im Licht, sexy Latin Chick, Baby Jackie Coke, Zigarren Smoke, du bist Ecstasy. Will deine Nummer eintippen, doch hab ne leere Battery im Blackberry. Girl, ich mach Love in dem Club, tanz für mich, küss mich, famous Rapper, Sex on the Beach, Tectonic Beats, DJ, gib mir David Guetta, Beautiful Liar, du bist on fire, hör mich, der Alkoholpegel steigt, Glas in die Luft, wir sind Stars in dem Club, puff eine Marlboro, leg ne Line auf deine Schenkel und zieh, L-O-V-E, seh deinen String-Tanga, Laser Light, Slayer Light, du riechst so sexy, Jill Sander, ich hol Champagner, Bottles Pop, schmeiß mit Geld, die ganze motherfucking Nacht in diesem motherfucking Club. Ich nehm dich heut mit zu mir, Girl, du und ich zu zweit die ganze Nacht. Es passiert heut Nacht, es brennt wie Feuer, Sex deines Lebens, Körper an Körper, lass die Bitch raus, Baby, kenn keine Regeln, kenn keine Regeln. Du wachst auf, du willst mich wiedersehen, ein Kuss, dann schau, bevor du gehst, schreibst du mir auf die Rückhand deine Nummer drauf. Das ist die letzte Nacht von uns. Ein letztes Mal in diesem Club. Letzter Kuss und letzter Tanz. Ein letztes Mal wir zwei zusammen. Das ist die letzte Nacht von uns. Ich vermiss dich jeden Tag. Folge dir egal wohin, auch wenn ich mit dem Leben zahl. Verzauberndes Lächeln, sexy Body, die Kleidung elegant. Ich call sie, obwohl ich weiß, sie geht an ihr iPhone eh nicht ran. Jetzt ist das Bett und das Badezimmer leer. Keiner schminkt sich davor, es kommt Freitagabend immer näher. Geh im Bett und werf die leeren Blicke durch mein Zimmer. Dein Duft an der Bettwäsche ist noch, was mich an dich erinnert. Und ich hasse es, allein zu schlafen. Steige nachts in meinem Wagen. Denke nach, in der Zeit, wo die meisten schlafen. Fahre den Wagen aus der Garage raus, bekomm kein Auge zu, neben mir fehlt deine zarte Haut. The sexiest alive, schönes, makelloses Gesicht. Ich komm nicht drüber weg und schreib eine ganze Strophe für dich. Für dich, Baby. Und jetzt staunen sich die Emotionen. Ich drück die Bitches weg am Telefon, kein Nerv jetzt. Werf im Sekundentakt Blicke auf das Galaxy 2. Keine Mail wie sonst, fühl mich als arbeite ich gegen die Zeit. Derselbe Club, dieselben Drinks, dieselbe Playlist. Verschwinde zwischendurch aufs Klo, wo ich das Jason dränge den Kummer mit Drinks. Lenke mich ab mit den Hosts, wähl deine Nummer mit Links. Doch du gehst nicht ran an dein Phone. Ein anonymer Anruf, Giselle ist mit dem Auto verunglückt. Die Welt bleibt stehen, ich höre nur einen sehr lauten Pulsdruck. Und ich hasse mich dafür, dass ich falsch und so gedacht hab. Baby Girl, wir sehen uns gleich und ich springe vor den Laster. Das ist die Nähe.